tolle Heuchler. Oder hier in Katalonien, bei den Mossos, denen hat es offenbar so gut gefallen, diese Fernsehbilder da aus Istanbul. Die wollen jetzt auch Wasserwerfer haben. Kinderseins, Niemandsland. Felicitats pel 15è aniversari. Quins anys, una veu lliure, un món poc lliure. Niemandsland, terra de ningú. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Un extraño paisaje de una oscura civilización se hunde tras el horizonte. Desde aquí, desde la tierra de nadie, puedo ver con claridad de dónde venimos. Venimos de un mundo al revés, donde los encargados del orden organizan el caos, donde los criminales meten a los inocentes en la cárcel y los incultos ocupan la Academia de Ciencias y Cultura, donde los médicos envenenan a los pacientes y los egoístas vigilan el bien común, donde las máquinas son inteligentes y sus constructores tontos. Los educadores corrompen a los alumnos. Los informadores desinforman. Los arquitectos mandan construir ruinas. Los pacificadores organizan las guerras. Los mentirosos gozan del prestigio de la verdad. Donde a los retrasados mentales se nombra líderes espirituales. Donde los guías se dedican a desorientar. Donde los bancos calculan 4 más 4 son 7,1 y los asesinos organizan la ayuda humanitaria. Donde los gobernantes desgobiernan y los que odian hablan en nombre del amor. Y los que trabajan empobrecen y los zánganos enriquecen. Visto desde aquí, veo con claridad el país invisible donde el presente destroza el futuro. Ja, es ist wieder Samstag. Willkommen zu einem neuen Niemandsland hier auf 91.4 FM bei Contrabanda. Herzlich willkommen. Willkommen bei Facebook. Hier sind alle deine zukünftigen Freunde nur einen Klick entfernt. Und bei uns kannst du ihnen alles mitteilen. Welche Turnschuhe du gerade kaufen möchtest, mit wem du am Wochenende geknutscht hast. Oder zeige ihnen peinliche Fotos deiner Kollegen bei der letzten Weihnachtsfeier. Unser Problem, wenn du deine Daten nur mit deinen Freunden teilst, können wir sie nicht verkaufen. Um das zu ändern, haben wir gerade wieder unsere Datenschutzrichtlinien verbessert. Selbstverständlich waren unsere Nutzer damit einverstanden. Jetzt sind die meisten deiner Daten endlich frei. Und endlich können wir unseren Partnern aus der Wirtschaft etwas bieten. Sie möchten doch so gerne alles über dich wissen. Dann können sie dir nämlich genau auf dich zugeschnittene Werbung schicken. Jeden Tag. Und das nicht nur auf Facebook, sondern auch per E-Mail, per Post oder auch am Telefon. Wenn du das nicht möchtest, kannst du ja immer noch unser übersichtliches Privatsphären-Einstellungsmenü verwenden, um deine Daten wieder zu schützen. Übrigens, wir werden bestimmt bald wieder unsere Datenschutzrichtlinien vereinfachen. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja immer wieder getan. Dann sind zum Beispiel auch endlich deine ganz privaten Nachrichten oder Adressbücher frei. Natürlich wird dich auch ein neues und verbessertes Menü dabei unterstützen, falls du doch noch ein paar Daten für dich behalten möchtest. Du musst nur einfach einen Code eintippen und diese kleine Aufgabe lösen. Und diese hier und diese und dann noch diese Aufgabe. Und schon sind deine Daten wieder privat. Facebook, wir wollen dich doch nur kennenlernen. Tja, Facebook, sie wollen uns nur kennenlernen. Was wir nicht nur ahnten, was uns eigentlich die Logik und die Vernunft und die Vorsicht seit Jahren rät und sagt. Und die Augenscheinlichkeiten haben es ja auch immer wieder angedeutet. Wir werden alle bespitzelt in einem Ausmaß, das die Öffentlichkeit nun doch in Erstaunen versetzt. Eine Öffentlichkeit, die an jede Schweinerei mittlerweile gewöhnt wurde. Der amerikanische Geheimdienstdirektor und das Weiße Haus bestätigen erstmals, was Insider schon lange wussten. Die Regierung Obamas bespitzelt die ganze Welt. Friedensnobelpreisträger Obama und sein Weißes Haus stecken dahinter. Tolles Foto übrigens, das diese Tage durch die Weltöffentlichkeit geistert. Es sieht aus wie eine Science-Fiction-Anlage, wie ein Ridley Scott-Film, wie der Film Prometheus zum Beispiel, wenn das Raumschiff auf diesem Wüstenplaneten landet. So sieht man hier eine unglaublich große, langgezogene Gebäudeanlage, Bunkeranlage, die befindet sich zum Teil noch im Bau. Das ist das NSA-Datenzentrum in Utah. Südlich des großen Salzsees von Utah bewacht der amerikanische Auslandsgeheimdienst National Security Agency, kurz NSA, eines seiner teuersten Geheimnisse. Dort, neben dem Militärcamp Williams, entstehen auf 100.000 Quadratmetern riesige Hallen für superschnelle Rechner. Etwa 2 Milliarden Dollar wird das Projekt kosten. Die Computer werden das gigantische Datenvolumen von mindestens 5 Billionen Gigabyte speichern können. Allein der Strom für die Kühlanlagen der Server wird jährlich 40 Millionen Dollar kosten. Die ehemaligen NSA-Mitarbeiter Thomas Drake und Bill Binney sagten dem Spiegel im März, dass dort bald persönliche Daten von Menschen aus aller Welt gespeichert würden. Für Jahrzehnte. E-Mails, Skype-Gespräche, Google-Suchen, YouTube-Videos, Facebook-Einträge, Banküberweisungen, elektronische Daten jeder Art. In Utah haben sie alles über dich, so Drake. Wer entscheidet, ob sie es sich ansehen? Wer entscheidet, was sie damit machen? Binet, Mathematiker und einst einflussreicher Analytiker der NSA, hat ausgerechnet, dass die Server groß genug sind, um die gesamte elektronische Kommunikation der Menschheit in den nächsten 100 Jahren speichern zu können. Zuvor mitlesen oder mithören können seine Ex-Kollegen natürlich auch. Nun wird jeder sagen, ja, meine Güte, aber so viele Leute haben die doch nicht, um das alles zu hören und zu lesen, das ist ja Wahnsinn. Darauf kommen wir aber noch zu sprechen. Sie haben aber Programme, die das für Sie erledigen. Nun bestätigte James Clapper, der nationale Geheimdienstdirektor, die Existenz eines groß angelegten Überwachungsprogramms. Auch Präsident Barack Obama erklärte, dass der Kongress die Überwachung autorisiert habe. Allerdings seien US-Bürger davon ausgenommen. Hört, hört. Woher ein Großteil der Daten stammen könnte, zeigt jetzt ein amerikanisches Top-Secret-Dokument, das die Washington Post und der britische Guardian vergangene Woche veröffentlichten. Danach begann die NSA 2007 in großem Stil direkten Zugang zu den Rechnern der amerikanischen Internetfirmen zu suchen. Die erste Firma war Microsoft. Yahoo folgte ein halbes Jahr später. Dann Google, Facebook, Paltalk, YouTube, Skype und AOL. Als bislang letztes Unternehmen habe Apple im Oktober 2012 seine Bereitschaft zur Mitbespitzelung, das heißt zur Kooperation, erklärt. So steht es in dem Geheimdokument der Regierung, in dem es stolz heißt, Zitat, der Zugriff erfolge direkt auf den Servern der Unternehmen. Die Firmen bestritten das am Freitag vergangener Woche zwar noch lahm, haha, aber sollte das Dokument die Wahrheit beschreiben, dann könnte der Geheimdienst wissen, was jeder Mensch auf der Welt treibt, der Dienste dieser Firma nutzt. Auch Millionen von Deutschen sind wahrscheinlich betroffen. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner forderte klare Antworten von den Konzernen. Klare Antworten, fordert die Ministerin. Es geht um ein Delikt. Es geht um ein Delikt. Es geht um den Datenschutz, den es hier in Europa noch gibt. Unsere Daten sind theoretisch geschützt und wer dagegen verstößt, macht sich strafbar. Wir haben es also mit Kriminalität zu tun, mit Datenkriminalität. Aber es ist wie bei der Folter. Hat sich die Öffentlichkeit erstmal daran gewöhnt und man erklärt ihr, dass damit den Menschen geholfen würde, eine Terrorattacke abzuwenden, dann machen die Medien auch noch ihr Spiel mit und irgendwann haben sich die Leute so an dieses Gift gewöhnt, dass sie es schon gar nicht mehr spüren, wenn es ihre Körper zerstört, beziehungsweise ihre Seelen und ihren Geist. Wer das Gelände in Utah betritt, sieht überall Sicherheitszäune, Wachhunde, Überwachungskameras, dazu die Geräte eines biometrischen Identifikationssystems. Ja, die selber schützen sich natürlich gegen Speer und Augen, die sie von außen angucken, erkennen könnten. Die selber schützen sich natürlich mit Wachhunden, Stacheldraht und wahrscheinlich auch Selbstschussanlagen. Zwei Informanten sagten, der Standort der Serveranlage sei mitnichten zufällig gewählt. In Utah lebt die größte Zahl von Mormonen weltweit. Die überwiegend patriotisch eingestellte Religionsgemeinschaft schickt ihre jungen Mitglieder zu Missionieren in die ganze Welt, bevor viele von der heimischen Nationalgarde angeworben werden. Deren 300. Military Intelligence Brigade beschäftigt 1600 Linguisten, auf die der Geheimdienst jederzeit Zugriff hat, zur, so die Vermutung eines Insiders, Analyse internationaler Telekommunikation. Das heißt E-Mails auf Deutsch, Französisch, Arabisch, Chinesisch, Koreanisch, wird von fleißigen Mormonen übersetzt, beschnüffelt, beprüft und dann natürlich ins heimische Englisch übersetzt. Und dann ziehen die da ihre Schlüsse raus, wer Terrorist sein könnte, sollte, müsste und wer nicht. Beziehungsweise noch nicht mal, wer Terrorist sein könnte, müsste, sollte, sondern wer überhaupt nicht auf der politischen Linie ist, die Washington jeweils vorgibt. Prisma heißt das Überwachungsprogramm der NSA in dem Geheimdokument in Anspielung auf die Reflexion von Licht in Glasfaserkabeln. Diese Kabel sind das Rückgrat des weltweiten Internetverkehrs. Die interne Präsentation der NSA zeigt, dass selbst Datenströme aus Europa, die nach Asien, in die Pazifikregion oder nach Südamerika fließen, zum Großteil über Server in den USA laufen. Anrufe, E-Mails oder Chatgespräche einer Zielperson werden den preisgünstigsten Weg, nicht den kürzesten Weg nehmen, heißt es. Geheimdienste sollen Privatdaten von Facebook, anderen Netzwerken und Google ausspionieren, das berichtet Computerbild. Allen voran sollen sich die Sicherheitsorgane der USA wie die NSA regelmäßig bei Firmendaten und privaten Nutzerkonten bedienen. Als offizielle Begründung wird Terrorbekämpfung angegeben, heißt es. Bei einer Pressekonferenz soll der britische Microsoft-Manager Gordon Fraser auf die Frage eines Journalisten, ob die Daten, die europäische Office 365-Nutzer auf einem Microsoft-Server in Großbritannien speicherten, sicher vor dem Zugriff amerikanischer Behörden seien, erstaunlich offen geantwortet haben. Microsoft könne diese Garantie nicht gewährleisten. Das könne auch kein anderes Unternehmen. Diese Antwort habe Microsoft Millionen potenzieller Vertragsabschlüsse mit europäischen Firmen gekostet. Jetzt schlagen EU-Politiker und Datenschutzexperten Alarm. Sie befürchten Verletzungen europäischer Bürgerrechte und Industriespionage. Sie fürchten und sie wissen es. Alle werden ausspioniert. Privatpersonen, Individuen, auch Firmen, Gremien, Regierungen, Rathäuser, was auch immer. Was auch immer den USA beziehungsweise den Machthabern dieses gewaltigen Regimes nutzen kann. Es war die Bush-Regierung, wie wir wissen, die diese neue Dimension des Schnüffelns legalisierte, genauso wie die Folter. Aber es war die Obama-Regierung, die das Gesetz im Dezember 2012 verlängert hat. Es erlaubt beispielsweise die Überwachung aller Nutzer von Google, die nicht in Amerika leben, sowie der Kommunikation von US-Bürgern ins Ausland. Die US-Bürger selber sind in ihrem Land noch relativ geschützt. Da darf man das nicht tun. Aus den geheimen Dokumenten geht hervor, dass die NSA mit Programmen wie Prisma die Rechtsgrundlage zu einem entscheidenden Punkt neu interpretiert. Jahrzehntelang brauchten die Dienste, die Schnüffler, einen Beschluss eines speziellen Gerichts mit präzisen Angaben zum Verdächtigen. Etwa wenn sie ein E-Mail-Konto überwachen wollten. Mittlerweile reicht es, wenn die NSA begründete Anhaltspunkte hat, dass sich jemand außerhalb der USA aufhält oder mit jemandem kommuniziert, der außerhalb der USA lebt. Ich wiederhole, ein begründeter Verdacht, dass jemand mit jemandem außerhalb der USA kommuniziert. Das ist schon, sagen wir mal, ein Indiz dafür, dass es ein Terrorist sein könnte. Das erweitert den Kreis der Verdächtigen ungemein. Es senkt die bürokratischen Schwellen und reduziert die demokratische Kontrolle gegen Null. Es wird noch einfacher, noch schneller und noch unkomplizierter, Menschen auszuschnüffeln, auszuforschen, zu überwachen. Der Sammelanspruch der NSA geht weit über die amerikanischen Internetserver hinaus. Die Behörde klärt weltweit auf, etwa mit Hilfe von Satelliten. In diversen Ländern hat der Geheimdienst auch Hochleistungsantennen installiert, mit denen der Mobilfunkverkehr abgesaugt wird. Nie zuvor hat eine Regierung derart viele Daten zusammengetragen. Übrigens, einer der willfährigsten Partner dieser Datenschnüffelschweinerei ist die Bundesregierung, ist die Bundesrepublik Deutschland. Der Spiegel sagt hierzu, den Behörden in Deutschland gilt die NSA als geschmeidiger Partner. Regelmäßig empfängt der Chef der NSA, 4-Sterne-General Keith Alexander, so heißt der Typ, Delegationen aus Deutschland in Fort Meade, seinem Hauptquartier. Die Treffen sind meist konstruktiv, so heißt es auch, weil die Kleiderordnung geklärt ist. Die NSA weiß fast immer viel mehr, die Deutschen sind die Assistenten, die Steigbügelhalter. Der Bundesnachrichtendienst führt etwa diverse geheime Operationen gemeinsam mit der NSA. Meist geht es um Datenbeschaffung in großem Stile. Die Deutschen helfen den Amerikanern auch schon mal vor allem in Krisenregionen. Arabische Länder zum Beispiel. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für 6 Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst, an wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest, oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele andere Überraschungen sind schon auf dem Weg zu dir. Denn du bist Terrorist. Thank you. Deutschland. Willfähriger Helfer der NSA-Datenspitzelei weltweit. Andersherum teilt die NSA regelmäßig Hinweise auf Verdächtige mit den deutschen Sicherheitsbehörden. Die Sauerland-Gruppe um den deutschen Islamisten Fritz Gelowitz, die einen Bombenanschlag in Deutschland geplant hatte, flog etwa durch Mailverkehr und Telefongespräche auf, die die NSA überwacht und weitergegeben hatte. Wie der ehemalige NSA-Mitarbeiter Binney meint, seien auch amerikanische Programme in Deutschland erprobt worden. An Prisma, sagt ein ehemaliger hochrangiger Sicherheitsbeamter, seien die deutschen Behörden allerdings nicht beteiligt gewesen. Können ja nicht überall ihre Finger mit im Spiel haben. Seit nun klar ist, was Experten schon seit Jahren vermuten, dass die NSA jede Form der elektronischen Kommunikation weltweit überwacht, stellt sich vor allem eine Frage. Wie kann ein Geheimdienst, sei er noch so groß und personalstark wie die NSA, mit ihren zigtausenden von Spitzeln und Mitarbeitern, 40.000 sind es, mit dieser Flut an Informationen denn eigentlich sinnvoll arbeiten? Das war ja immer das Argument, das man gehört hat, wenn man mit Leuten diskutiert hat und hat gesagt, alle Telefone, alles wird überwacht. Also, auch das Skandal, die haben doch nicht so viele Leute da den ganzen Tag und so. Die Antwort darauf liefert ein Phänomen, das auch die Wirtschaft umtreibt und das international mit dem Begriff Big Data beschrieben wird. Dank neuer Datenbanktechnologien wird es erstmals möglich, völlig verschiedene Datenarten miteinander zu verknüpfen und automatisch zu analysieren. Einen raren Einblick in das, was Geheimdienste mit derlei Big-Data-Anwendungen anfangen können, gab im vorigen Jahr der frisch gebackene CIA-Chef David Petraeus. Petraeus, es gehe bei diesen neuartigen Datenanalysen darum, nicht offensichtliche Zusammenhänge aufzudecken, erklärt der Geheimdienstchef auf einer Konferenz. Etwa zwischen einem Einkauf eines Verdächtigen, einem Telefonanruf, einem grobkörnigen Video und Informationen der amerikanischen Immigrationsbehörden. Das Ziel sei es, durch Big Data weitgehend unabhängig davon zu werden, dass der richtige Analytiker sich die richtigen Fragen stelle, so Petraeus. Die Algorithmen sollen rote Fäden im unstrukturierten Datenmeer automatisch finden. Die CIA und unsere Partner in der Intelligence Community müssen im Big Data Ozean schwimmen. Wir müssen Weltklasse-Schwimmer sein, die Besten sogar, so der Geheimdienstmann. Mao sagt ja einmal, der Revolutionär schwimmt im Volke wie der Fisch im Wasser. Der Geheimdienst-Spitzelchef sagt, der Spitzel schwimmt in den Daten wie der Fisch im Wasser. Nein, wie der Weltklasse-Schwimmer im Olympiabecken. Welchen Stellenwert die Big-Data-Analyse in der US-Geheimdienstszene inzwischen hat, zeigen auch die Investitionen, die NSA und CIA dafür tätigen. Dazu gehören nicht nur Multimillionenverträge mit auf Data Mining spezialisierten Dienstleistern. Die CIA investiert über ihre Tochterfirma InQtel auch gleich direkt in mehrere Big Data Startups. Es geht darum, Menschen und ihr Verhalten vorhersagbar zu machen. Achtung, das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. NSA-Forschungsprojekte beschäftigen sich damit anhand von Telefondaten, Twittern und Facebook-Postings, Aufstände, soziale Proteste und andere Ereignisse vorherzusagen. Auch neue Analysemethoden in der Auswertung von Überwachungsvideos werden erforscht, um Auffälligkeiten im Verhalten von Attentätern möglichst schon vor der Tat zu erkennen. Stellen wir uns das so vor. Sie haben einen schlechten Tag, Sie sind nervös, Sie bewegen sich komisch, müssen einen dringenden Flug nehmen. Und dadurch, dass Sie einmal mit der linken Hand fuchteln und Ihnen zuckt der rechte Ellbogen auf irgendeine komische Art, fällt ein von Data-Analyse-Programmen erstelltes und aktiviertes Greifkommando einer Antiterror-Einheit über Sie her, schlägt Sie erstmal zusammen, verschleppt Sie erstmal in eine kleine Zelle und verhört Sie wahrscheinlich tagelang. bis sie rauskriegen, das war doch nicht das, was wir dachten. Das klingt sehr witzig und sehr satirisch, es wird aber bald Realität sein. Ein gewisser Gus Hunt, der Technologiechef der CIA, gestand im März unverblümt, Zitat, grundsätzlich versuchen wir alles zu sammeln und für immer zu speichern. Alles, für immer. Was Hunt mit dem Wort alles meinte, sagte er auch. Wir stehen kurz davor, alle von Menschen generierten Informationen verarbeiten zu können. Also der hat das nicht so gesagt, ich habe da mal so eine Roboterstimme gemacht, um vielleicht mal auszudrücken, wie diese Menschen eigentlich ticken müssen, die so etwas sagen. Mit dem vierten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, der die Privatsphäre garantiert, ist dieser Satz schwer in Einklang zu bringen. Deshalb fügt Gus Hunt, der fühlt sich natürlich gleich ertappt, fast entschuldigend hinzu, die Technik dieser Welt entwickelt sich schneller, als jede Regierung oder jedes Gesetz mithalten könnte. Ja, alle haben ja den Film gesehen, Das Leben der Anderen, die Stasi, dieser biedere, brave, doch gute Geheimdienstmann Ulrich Mühe, der da in einer Dachkammer sitzt mit diesem riesigen Ohrkopfhörer und hört da den armen Schriftsteller ab. Diese Szene, gegen diese Szene wirkt das wie ein alter Holzroller gegen eine Drohne, gegen eine Hightech-Drohne. Das ist ungefähr das Verhältnis der Bespitzelung im Osten, der bösen Bespitzelung im Osten, die wir alle so verurteilt haben, und der Bespitzelung heute. Willkommen in einer völlig überwachten Welt. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen, willkommen auch. Wie geht's? Wie viele Kameras haben dich erfasst auf dem Weg von zu Hause bis hier? Hast du mal mitgezählt, wie viele Kameras auf deinem Weg? Nee, aber gestern Abend habe ich das gemacht. Da wurde ein interessanter Rundgang angeboten durch den Stadtteil Gracia, wo speziell darauf hingewiesen wurde, wo überall Kameras sind. Ja? Und so ab und zu weiß er das ja, aber normalerweise passt er natürlich nicht auf. Ne? Und also tatsächlich, du kannst keine 10 Meter gehen, ohne nicht irgendwo erfasst zu werden. Ne? Also bei Banken sowieso, bei Apotheken natürlich auch, dann bei Supermärkten, an allen offiziellen Gebäuden, Eingänge von Parkings und auch private Hauseingänge. Ne? Die haben jetzt ja auch viele schon diese modernen Klingelbretter, wo dann das Auge drauf ist, wo zwar theoretisch nur der Nachbar, der drin ist, dich sehen kann, wer da oder wer da an der Tür vorbeigeht, aber ist relativ einfach zu manipulieren, dass man da auch filmen kann und das aufnehmen kann. Ja? Wir sehen ja auch in Homeland, die hacken sich da, die CIA-Spitzel hacken sich da in jedes Kamerasystem, das irgendwo in der Stadt installiert ist. Die können das über Computer. Gucken wir mal die Kamera in der Tiefgarage der so und so vielten Straße. Zing, zang, zang. Und schon sind die Monitore voll mit dem, was da passiert. Das geht also alles. Ja, wie fühlt man sich in so einer Welt, in der es nichts Privates mehr gibt? Was ist das für ein Gefühl, zu leben und zu wissen, alles, was man tut, jeder Schritt wird untersucht, analysiert, und darauf abgeklopft, wie unser Verhalten auch in Zukunft sein wird. Diese vorbeugende Analyse, diese Vorhersehbarkeit von Verhaltensweisen birgt natürlich auch enorme Gefahren. Man kann natürlich ausrechnen, dass ein junger Mensch, der jetzt heute die und die und die Verhaltensweisen hat, vielleicht in 4 Jahren einmal mit einem Stein vor einer Bank steht und da etwas einwirft. Diesen Jungen müsste man also heute schon festnehmen und einer Sonderbehandlung unterziehen. Ja, ich habe das so überspitzt gesagt. Niemand widerspricht hier im Studio. Werner, du nicht und... Nein, nein. Vergessen Sie Google. Jetzt gibt es Boogle, der Datensammeldienst Ihrer Bundesregierung. Dank unserem jahrelangen Einsatz für die innere Sicherheit können wir Ihnen einen ganz speziellen Dienst anbieten, Boogle Street View. Wir haben dafür gesorgt, dass in allen Städten Überwachungskameras hängen. Die machen nicht so uralte Standbilder wie bei Google Street View. Nein, unsere Kameras übermitteln uns spannende Live-Bilder rund um die Uhr. Und das unzensiert. Aber das Tollste ist, bei uns sehen Sie nicht nur die Fassaden. Mit Google Street View können Sie sogar in die Häuser hineinschauen. Aber das ist längst noch nicht alles. Bei Google gibt es jetzt auch den Dienst Google Konto View. Denn wir haben uns für das sogenannte SWIFT-Abkommen eingesetzt. Alle Ihre Kontoaktivitäten innerhalb Europas werden dank des Abkommens an die USA weitergeleitet und können so auch von anderen eingesehen werden. Doch Konto View ist noch viel mehr. Glücklicherweise sammeln unsere Behörden auch alle Kontoauszüge von Hartz-IV-Empfängern. Und dann gibt es dank unserem Einsatz ja auch noch die Schufa. Die wissen ganz genau über alle Kontostände Bescheid. Aber, Sie haben doch nichts zu verbergen, oder? Dann wird Ihnen auch unser Dienst Google Body View gefallen. Dank unserem Einsatz wird er gerade am Hamburger Flughafen getestet. Mit unseren Nacktscannern wissen wir endlich, was Sie so drunter tragen. Um das System weiter zu verbessern, können die Geräte die hübschen Bilderchen auch abspeichern. Und wenn wir jetzt noch die Daten von Google Street View, Konto View und Body View vereinen, schaffen wir die totale innere Sicherheit. Google. Was Google kann, können wir schon lange. Ja, was Google kann, kann Google schon lange. Sie sind also da. Der Fall ist eingetreten. 1984 hieß es damals George Orwells Angstroman. Seine Zukunftsvision von einer total überwachten Menschheit ist Wirklichkeit geworden. Und was machen die Leute? Die gehen ins Fußballstadion, die gehen einkaufen und kämpfen ums Überleben. Wir wurden ganz langsam an dieses Gift gewöhnt und jetzt, wo die große Dosis einmal verabreicht wird, ist der Körper schon so weit immun, Seele und Geist, dass man das mürrisch, aber achselzuckend wahrscheinlich zur Kenntnis nimmt. Ein unglaublicher Skandal, ein Delikt. Man müsste eigentlich einen Massenaustritt aus Facebook provozieren, Google boykottieren. Und hier, wir hier bei Kontrabanda haben ja mit amerikanischen Firmen nichts zu tun. Hier läuft nichts über Microsoft oder die amerikanischen Server. Wir haben hier Linux-Systeme, die relativ Google und Microsoft sicher sind. Sicher ist natürlich nichts. Heute Morgen hat ein Geheimdienstexperte in der Cadena Ser zu diesem gleichen Thema gesagt, dass man sich gegen eine totale Überwachung überhaupt nicht schützen kann. Auf der Homepage der ARD war auch ein sehr interessantes Video von Journalistenverbänden, von einem Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes, der hat allen seinen Journalisten geraten, ab jetzt kryptische Nachrichten zu versenden, Quellenschutz zu betreiben. Das heißt, sie wissen natürlich auch alle Quellen. Wenn irgendwo ein Whistleblower ist, den haben sie natürlich direkt. Früher war das schwierig. Aber vielleicht gibt's ja doch noch Hoffnung. Also vielleicht sind noch nicht alle total verblödet. Und in den USA sagen sie jetzt, dass nur, man höre und staune, nur 2/3 der Bevölkerung die Sache korrekt finden, dass die alles überwachen. Nur 2/3? Ja. Nur 2/3. Ne? Und das andere Drittel ist eigentlich für skeptisch. Diesen Whistleblower und sagen, der hat recht, wenn er das publiziert. Und worauf, auf welche Quelle beruft sich diese Aussage? Eine Umfrage, die vor des, zwei Tagen... Des Innenministeriums, des amerikanischen Innenministeriums. Ja, das weiß man natürlich nicht, wer dahinter steckt. Aber von einer Agentur, die der Schwiegersohn des CIA-Direktors leitet. Vielleicht. Ja, aber darauf kommt es an. Aber uns wird es auch nicht wundern. Entweder sagen wir, nur 2/3 sind dafür. Das wäre ja die optimistische Version, wenn wir sagen würden, um Gottes Willen, 2/3 sind dafür. Dann haben wir nichts zu machen. Dann sieht die Zukunft finster aus. Werner, kannst du dir vorstellen, dass jetzt im Moment in Utah, im US-Bundesstaat Utah, Mormonen mit unserer Sendung beschäftigt sind? Kann ich mir nicht vorstellen, aber aufgenommen wird sie wahrscheinlich. Die Mormonen, ja, die ist ja auch im Internet, die kann ja jeder downloaden. Das heißt, die müssen sich noch nicht mal die Mühe machen, wir stellen die zur Verfügung. Aber sie wissen nicht, was wir reden. Eine Botschaft an die Mormonen, die mormonischen Linguisten, weil die USA verfügt ja über ein Heer von zigtausenden Mormonen, das sind die Spezialisten in Linguistik, die arbeiten für die 300. Military Intelligence Brigade, die beschäftigen 1600 Linguisten, die arbeiten alle für den Geheimdienst, für den amerikanischen Geheimdienst, weil die eben in der ganzen Welt ausschwärmen und missionieren und Sprachen lernen, das heißt, diese jungen Männer mit dem korrekten Haarschnitt, der Krawattennadel und diesen Clubjacken, die zu zweit meistens mit irgendwelchen Bibelbroschüren durch die Straßen gehen. Wir haben uns immer gefragt, was machen die? Lohnt sich das denn, dass die hier durch die Straßen gehen, an den Türen klingeln? Das sind Mormonen, die arbeiten für diese National Security Agency und die übersetzen dann halt alles, was die so in die Finger kriegen, beziehungsweise von ihren Vorgesetzten vorgesetzt kriegen. Mormonen, hört zu, was ihr macht, ist Schnüffelei, die ist 1000-mal schlimmer als die Schnüffelei in der DDR und in der Sowjetunion damals. Mormonen, hört zu, was ihr macht, ist ein Delikt. In Europa existiert ein Datenschutzgesetz, das die Bürger theoretisch schützt vor Bespitzelung und Eingriff in die Privatsphäre. Das heißt, haut eurem Chef die Laptops um die Ohren und schickt uns bitte die Namensliste eurer Chefs, damit wir gegen sie klagen können vor dem Europäischen Gerichtshof. Kleiner Scherz. Gut, wir hatten gesehen. Wir sind 82 Millionen Terroristen in Deutschland, die alle ausspioniert werden. Unter dem Verdacht steht jeder. Und dazu braucht man eben die ganzen Anlagen, die man hat. Ich habe einen witzigen Satz gelesen, den möchte ich auch noch kurz in diesem Zusammenhang zum Besten geben. Es geht ja darum, wie man Terrorismus verhindert. Unsere politischen Gegner schlagen als Wunderwaffe im Antiterrorkampf die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Verdoppelung der Mehrwertsteuer und die völlige Privatisierung des Verkehrs und Gesundheitswesens vor. All dies nutzt aber nichts ohne die Halbierung der Hartz IV und der Spitzensteuersätze, die Straffreiheit für Korruption zwischen Politik und Wirtschaft sowie die Abschaffung des Umweltschutzes, der Menschenwürde und des Rechtsweges. Nur so können wir den Kampf gegen den Weltterrorismus erfolgreich führen. Aus einer anonymen Rede im Bundestag. Ja, und die anderen, die wirklichen Terroristen, die kommen natürlich nie, werden die rangezogen. Also ich beziehe mich jetzt auf unsere Terroristen, die Unternehmer, die Reichen, die Korrupten, die Politiker, obwohl sie deren Informationen natürlich auch haben, über Konto, Bewegung, Telefon, Kontakte, wen sie wann angerufen haben oder angerufen wurden. Man weiß alles, ja, Diaz Ferran hier, unser alter Freund, der Ex-Arbeitgeber-Präsident, ne, der muss jetzt, soll 400 Millionen von seinem Privatvermögen rausrücken, um den Konkurs bei seiner Firma Marsans zu finanzieren. Mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Dann unser anderer alter Freund, Herr Barsenas, stellt sich jetzt raus, dass er nicht etwa 22 oder 38, sondern 47 Millionen in der Schweiz hatte. Also im Moment, da kommt vielleicht noch mehr raus. Und wenn ich in der Schweiz, dann in Kanada oder in anderen Ländern, dann der Miet hier in Barcelona, in Katalonien, dieser Fall ist ja immer noch anhängig und noch lange kein Urteil zu erwarten. Dann aber auch die Convergencia, die, wo jetzt also klar ist, illegale Finanzierung. Oriol Pujol und so geht's gerade weiter. Ein anderer, der tatsächlich der einzige Bankier, der im Knast sitzt im Moment, also in Untersuchungshaft, Herr Bläser von Caja Madrid, der ist jetzt an Richter gekommen, der offenbar nicht einer von diesen verkauften Richtern ist. Ne? Der hat ihn also eingelocht und will offenbar ernsthaft gegen ihn vorgehen. Aber jetzt hat genau dieser Richter vorgestern vor der Presse gesagt, dass er von allen Seiten brutal unter Druck gesetzt wird, ne? Und dass man sich überlegt, ihm den Fall wegzunehmen. Er sagt es nicht ausdrücklich, aber lässt durchblicken, dass dieser Druck ausgeübt wird, sogar aus dem Justizministerium, von der Generalstaatsanwaltschaft. Und das Allerschärfste finde ich, dieser Bläser, der hat offenbar zwei Verteidigungen, besser gesagt. Einmal seinen normalen Verteidiger, und dessen Aufgabe ist natürlich, Herrn Bläser so gut wie möglich zu entlasten. Aber interessanterweise, die Staatsanwaltschaft, die hat bis jetzt überhaupt noch keine Anklage gegen ihn formuliert. Ja, also das sind die anderen Verteidiger, die er in diesem Verfahren auch noch hat, ne? Ist aber glasklar geschildert, wie die Justiz in diesem Land hier funktioniert. Es ist eine Farce, eine Justizfarce, die zelebriert wird. Falls es dann doch mal zu einer Verurteilung kommen sollte, gibt es ja noch die Begnadigung. Dieses unglaubliche, exzessive Begnadigungsverfahren, das hier ausgeübt werden kann vom Minister bzw. vom Regierungschef. Es gibt ein altes Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, dass es dem Regierungspräsidenten erlaubt, in Spanien jeden Straftäter, der verurteilt ist, ohne Begründung zu begnadigen, sofort aus dem Gefängnis zu holen und auf freiem Fuß zu setzen. Davon hat die PP-Regierung in der kurzen Zeit, an der sie dran ist, exzessiven Gebrauch gemacht. Ich glaube, es sind 300, 400 Fälle, wo sie ihre verurteilten Gaunergenossen aus dem Knast geholt haben und damit praktisch die Justiz lächerlich machen. Das ist sozusagen die Aufhebung des Rechtsstaates und die Unterwanderung des Justizsystems. Das sollte man sich mal vorstellen. Zapatero hätte irgendwelche Leute aus dem Knast geholt, hat er auch gemacht übrigens. Aber klar, wenn die Linke sowas macht, gibt's ein Riesengeschrei, die sogenannte Linke. Linke ist natürlich hier auch Etikettenschwindel, links blinken, rechts überholen. Aber wenn die das mal machen, oder wir erinnern uns damals an diese Crispación, wie das hier immer so schön hieß, wenn eben Sozialisten an der Macht sind, dann ist der Geschreipegel dermaßen hoch, dass man kaum noch sein eigenes Wort versteht. Gut, also wir sind in den Händen von Mormonen, von CIA-Spitzeln, von dem Computersystem Prisma, und die haben uns rund um die Uhr im Visier. Alle, meine Damen und Herren, machen sich keine Illusionen. Sie sagen, ja, aber mein Kind ist doch erst 9 Jahre alt. Ja, aber was wissen Sie, was Ihr 9-jähriges Kind mal in 10 Jahren machen wird, sein wird? Wenn man dann aber Fotos hat, wie er sich in der Nase bohrt, dann kann man ihm die irgendwann mal um die Ohren hauen. Oder wie er heimlich irgendwo onaniert, dann kann man ihn damit sein Leben lang erpressen. Der ist dann irgendwie Stadtratsabgeordneter und stimmt einem Privatisierungsprojekt nicht zu. Kommen Sie mal vorbei, hier haben wir ein Filmchen über Sie. Da onanieren Sie.

Keiner liebt mich so wie ich. Ja, wer da auch aufpassen muss in Zukunft mit dieser Datengeschichte, ist der Generaldirektor unserer Polizei, ein gewisser Herr Ignacio Cosidó. Der hat jetzt getwittert, ich bin in diesem Voll-Action-Spiel Jetpack Joyride 170 Meter geflogen. Mach mir das erstmal nach, ja, hat er auf Twitter gestellt. Und jetzt weiß man, wer ist das? Die Polizeigewerkschaft, sowas gibt's natürlich auch, das sind ja auch Arbeitnehmer wie du und ich, die haben dann über ihn gesagt, über diesen Generaldirektor Cosidó, das ist ein Mensch, der ist also nur in den letzten Tagen zum Beispiel im Baskenland gewesen, dort kriegt er die Nachricht, dass in Córdoba 30 Tonnen Haschisch beschlagnahmt wurden, dann wird er mit dem Flugzeug abgeholt, nach Córdoba geflogen, von da geht's dann wieder zurück nach Madrid, anschließend war er in Kolumbien, wahrscheinlich auch wegen Narcotrafico-Geschichten. Dann gab es wieder gleich drauf ein Treffen in Madrid. Dann musste er von Madrid wieder nach Argentinien, wieder zurück nach Madrid. Dann gab es noch einen Abstecher nach Ceuta. Also dauernd im Flugzeug unterwegs, ein sogenannter Vielflieger. Und jetzt freut er sich, dass er beim Videospiel 170 Meter geflogen ist. Solche Typen sind bei uns Generaldirektor. Was sagt er dazu, wie er danach gefragt wird? Natürlich, das war mein kleiner Sohn, der hat mit meinem Tablett gespielt. Es gibt schlimmere Dinge, die mir schon zu Ohren und zu Gesicht gekommen sind, über diese Typen, was die so verbreiten. Das ist also noch ein harmloserer Fall von, ja, wie soll man sagen, von Privatleben, das sich in die Öffentlichkeit stülpt. Ist ja nicht das erste Mal, wo dann irgendein Politiker dann die Schuld seinen Kindern gibt, die da angeblich mitgespielt haben, oder diese zwei, die da im Parlament fotografiert wurden, auch bei Videospielen, oder unsere Arbeitsministerin Fatima Banyes auch, ne? Und da hatte kurz davor Rajoy erklärt, seine Erklärung abgegeben über die Rettung der spanischen Banken. Und da hat sie dann, die Arbeitsministerin, auch kurz danach dann getwittert, dass sie beim Bubble Shooter Adventures 5000 Punkte gemacht hat. Ne? Aber es waren natürlich auch ihre Kinder. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנסלנד בברכת שלום מירושלים Die Luft riecht schon nach Schnee. Mein Geliebter trägt langes Haar. Ach, der Winter. Der Winter, der uns eng zusammenwirft, steht vor der Tür. Kommt mit dem Windhund gespannt. Eisblumen streut er ins Fenster. Die Kohlen glühen im Herd. Und du, schönster Schneeweißer, legst mir deinen Kopf in den Schoß. Ich sage, das ist der Schlitten, der nicht mehr hält. Schnee fällt uns mitten ins Herz. Er glüht auf den Aschekübeln im Hof. Darling, flüstert die Amsel. Ich weiß nicht, ob jemand die Stimme erkannt hat. Sarah Kirsch. Sarah Kirsch ist im Alter von 78 Jahren am vergangenen 5. Mai in Schleswig-Holstein gestorben. Von wegen Idyllik, Naturschwärmerei, Weltflucht. Sie konnte widerborstig sein, polemisch und rebellisch. Ich schreibe keine Naturlyrik, hat die Dichterin stets betont. Tatsächlich geht es in ihren landschaftsverbundenen Gedichten und Prosastücken weder zeitenthoben noch unpolitisch zu. Und doch dürfte gerade das Verschmelzen der Verse mit ihrem Leben fern der Städte die große Lesergemeinde begeistert haben. Weshalb ich schreibe, weshalb ich lebe, fällt ja zusammen, war ihr Motto. Oder auch, es macht mir Spaß, so zu leben wie ein Gedicht. Sarah Kirsch, die als Ingrid Bernstein im Südharz geboren wurde, in Halberstadt aufwuchs und sich in Halle zur Diplombiologin ausbilden ließ, wählte das Pseudonym Sarah als Vornamen. Der Nachname ergab sich aus ihrer 8 Jahre währenden Ehe mit dem Lyriker Rainer Kirsch. Gemeinsam veröffentlichten beide 1965 ein Gedichtband. 2 Jahre später erschien die erste eigene mit dem Titel Landaufenthalt. Die Autorin gehörte in der DDR zum Freundeskreis um Christa Wolf, in deren Sommerstück von 1989 sie als Bella auftaucht. Sie zählt zu denen, die 1976 gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestierten. Sie stellte dann, konsequent und erfolgreich, einen Ausreiseantrag. Ihren Lebensort fand sie schließlich im Landkreis Dithmarschen. In einem alten Schulhaus schrieb sie weiter an ihrem Werk, das rund 50 Bücher umfasst. In ihrer Prosaskizze Regenkatze von 2007 nannte sie, die gern Karlauerte, das Tagebuch von Frau Lupus, sprich Christa Wolf, fürchterlich kleinkariert. Und einen Gedichtband von Günter Grass gar einen Grusel-Horror-Trüffel. Sie war souverän, nicht neidisch. Sarah Kirsch, wie gesagt, starb, wie erst Mitte Mai bekannt wurde, am 5. Mai im schleswig-holsteinischen Heide. Sarah Kirsch, ich bin sehr sanft. Ich bin sehr sanft, nenn mich Kamille. Meine Finger sind zärtlich, braun, Kirchen in deiner Hand. Meine Nägel Flügelschuppen von Engeln liebkosen. Ich bin der Sommer, der Herbst, selbst der Winter. Im Frühling möchte ich bei dir sein. Du zeigst mir das Land, wir gehen von See zu See. Da braucht es ein langes, glückliches Leben. Die Fische sind 2, die Vögel bauen Nester, wir stehen auf demselben Blatt. Thank you. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 15. Juni 2013, Niemandsland, der Katastrophenblock und die kommentierten Meldungen. Die erste Meldung kommt aus Madrid. Spaniens Regierung macht Rente von Lebenserwartung und Kassenlage abhängig. Das heißt, sie beschließt die Altersarmut. Am vergangenen Sonnabend titelte die spanische Tageszeitung El País: Die Experten sehen Spanien bei den Rentenanpassungen an der Spitze Europas. Am Tag zuvor hatte die Regierung in Madrid Kürzungen bei den Ruhestandsbezügen angekündigt. Wie immer in letzter Minute, kurz vor dem Wochenende, sodass die Medien des südeuropäischen Landes inzwischen von den schwarzen Freitagen sprechen. Vorbild für die Maßnahmen von Ministerpräsident Mariano Rajoy ist Deutschland, wo das Wort Rentenreform spätestens seit Anfang der 1990er Jahre zu einem Synonym für Kürzungen geworden ist. Doch der spanische Regierungschef hat eine Version 3.0 im Sinn, mit der er zur Avantgarde Europas werden will. Für die dortige Rentenberechnung sollen künftig die Kassenlage der Sozialversicherung sowie die Lebenserwartung ausschlaggebend sein, während Steuererhöhungen und Inflation keine Rolle mehr spielen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Madrid das reguläre Renteneintrittsalter auf 67 Jahren erst einmal angehoben. Für den Anspruch ist der Nachweis von 37 Arbeitsjahren notwendig. Zuvor waren es 35 Jahre. Nun sollen zur Berechnung der Rentenhöhe zudem die letzten 25 Arbeitsjahre herangezogen werden. Nicht mehr wie bislang die letzten 15. Was bedeutet das? Für Millionen Spanier der neuen Generation ist damit bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 56% Armut im Alter absehbar. Doch bereits jetzt sind aufgrund der Krise, die Spanien erschüttert, ganze Familien für das Überleben auf die im europäischen Vergleich ohnehin sehr mickrigen Renten der Älteren angewiesen. Ausgearbeitet wurde der neue Horrorkatalog von 10 sogenannten Experten. Da kann man Angst kriegen. Unter ihnen übrigens auch ein Vertreter des Gewerkschaftsbundes Comisiones Obreras. CCOO heißen die hier. Auch dieser stimmte in der Kommission für den Bericht an die Regierung, der nun als Begründung für die weiteren Einschnitte dient. Die sogenannten Weisen, so nennen die sich, mein Gott, verlangen zudem, dass die Reform so schnell wie möglich in Kraft tritt, möglichst noch 2014. Schätzungen von El País zufolge würde das bedeuten, dass allen künftigen Rentnern massive Kürzungen bevorstehen. Je später sie aus dem Arbeitsleben ausscheiden, desto drastischer werden die ausfallen. Wer heute anfängt zu arbeiten und es schafft, die nächsten 37 Jahre, da wird es kaum jemand geben, ununterbrochen berufstätig zu sein, wird 2050 eine um fast 20% geringere Rente zu erwarten haben, als ein Kollege, der heute in den Ruhestand geht. Der Wirtschaftsprofessor Juan Torres von der Universität Sevilla, der gemeinsam mit seinem Kollegen Vicenç Navarro das Buch »Was du wissen musst, damit sie dir nicht deine Rente stehlen« veröffentlicht hat, weist Behauptungen zurück, dass die Pensionszahlungen wegen der demografischen Entwicklung gekürzt werden müssten. Damit habe es nichts zu tun. Tatsächlich gehe es um einen Interessenskonflikt zwischen oben und unten, zwischen Banken und Finanzhaien auf der einen und der überwältigenden Bevölkerungsmehrheit auf der anderen Seite, die von ihrem Gehalt leben müsse, sagte er im spanischen Fernsehen TBE. Das Land erlebe eine Neuauflage des klassischen Klassenkampfes, von dem sie sagen, dass es ihn gar nicht gibt, damit wir glauben, dass die sozialen Angelegenheiten nur mit mathematischen Formeln, die außer den beauftragten Technikern niemand versteht, geregelt werden können. Themenwechsel. Kriegsschauplatz Türkei. Brutale Gewalt gegen hunderttausende Demonstranten in Istanbul. Kritik an Erdogan im Bundestag. Mit Terroristen ist der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara zusammengekommen, um über die seit fast zwei Wochen anhaltende Protestwelle zu sprechen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bestand die Delegation, die sich der islamisch-konservative Politiker eingeladen hatte, aus Studenten, Akademikern und Künstlern. Praktisch im selben Atemzug warf das Sprachrohr der Regierung den Protestierenden vor, terroristischen Organisationen anzugehören. Das Taksim-Bündnis, das den Protest vor 17 Tagen begonnen hatte, um eine von der Regierung geplante Zerstörung des an den Platz im Zentrum Istanbuls angrenzenden Gezi-Park zu verhindern, wies das Treffen am Mittwoch als Inszenierung zurück. Die Teilnehmer sprechen nicht für die Bewegung und gehörten ihr nicht an, erklärten Vertreter gegenüber der Hürriyet Daily News. Tatsächlich befanden sich unter den angeblichen Protestlern sogar Mitglieder von Erdogans eigener Partei AKP. Das berichtete Today's Zaman. Es könne keine Gespräche geben, solange die Polizei weiter mit Gewalt gegen die Protestierenden vorgehe, unterstrich das Bündnis. Toller Propagandatrick. Der Regierungschef lässt sich handverlesene Ansprechpartner, die angeblich Protestierende sein sollen, kommen und die werden dann irgendwann auch Reue bekennen und sagen, ja, wir werden das nie wieder tun, wir werden nie wieder gegen dich protestieren, du Leuchtturm des Bosporus. Noch einmal Istanbul. Am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch war die türkische Polizei mehr als 18 Stunden lang brutal gegen hunderttausende Demonstranten vorgegangen, die sich auf dem Taksim-Platz versammelt hatten. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Unbestätigten Informationen zufolge sollten auch mehrere Menschen getötet worden sein. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Wasserwerfer sogar Jagd auf Rollstuhlfahrer machten. Solche Aufnahmen will die türkische Zensurbehörde, der Oberste Rundfunk- und Fernsehrat, RTÜK, künftig verhindern. Die Fernsehsender Halk TV, Ulçulal TV, Cem TV und EM TV wurden wegen ihrer Berichterstattung über die Proteste mit Geldstrafen belegt. Die Live-Übertragungen vom Taksim-Platz gefährdeten Kinder und Jugendliche, hieß es zur Begründung. Ja, zynischer geht's nicht mehr. Sie lassen da Kinder und Jugendliche mit Gas und Wasserwerfern verletzen und einnebeln und dann begründen sie die Live-Übertragung damit, das Verbot der Live-Übertragung damit, dass man Jugendlichen so etwas im Fernsehen nicht zumuten darf. Unterdessen schwingen sich in Berlin die Bundestagsparteien zu Hütern der Menschenrechte auf, gerade die. Auf Antrag der Regierungsfraktionen debattierte das Parlament am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde über die Ereignisse in der Türkei. Bundesaußenminister Guido Westerwelle von der FDP forderte dabei, die Modernisierung des Landes dürfe sich nicht auf die Wirtschaft beschränken. Modernisierung des Landes, was meint er denn damit? Dass man sich Briefumschläge in die Tasche steckt wie die FDP. Na gut, Klammer zu. Die Protestbewegung sei die wohl größte Bewährungsprobe Erdogans seit seinem Amtsantritt. Die linken Abgeordnete Sevin Dagdelen kritisierte hingegen die fortgesetzte polizeiliche, militärische und geheimdienstliche Kooperation der Bundesrepublik mit Ankara. Das ist meines Erachtens angesichts dieser harschen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei unverantwortlich. Diese Kooperation mit der AKP-Regierung muss beendet werden. Dazu gehöre auch, die Patriot-Raketen der Bundeswehr aus der Türkei abzuziehen. Die Verletzung des Demonstrationsrechts am vorletzten Wochenende in Frankfurt am Main bei der polizeilichen Einkesselung der Blockupy-Demonstration wurde nur durch mehrere Anfragen von linke Abgeordneten im Rahmen der Fragestunde behandelt. Das heißt, in der Türkei protestiert man gegen das Einnebeln mit Gas und das Zusammenschlagen von Demonstranten. Wenn dasselbe aber in Frankfurt passiert, da muss man schon sehr laut schreien, damit das überhaupt im Bundestag thematisiert wird. Tolle Heuchler. Oder hier in Katalonien, bei den Mossos, denen hat es offenbar so gut gefallen, diese Fernsehbilder da aus Istanbul, die wollen jetzt auch Wasserwerfer haben. Aber natürlich nicht als Ersatz für die Gummigeschosse, sondern die wollen sie weiterhin auch behalten. Ja, die wollen beides. Die wollen Wasserwerfer und Gummi, um die Leute praktisch mit zwei Waffen einzuschüchtern. Ich sitze dort auf dem Bett. Ciao. Seltsamerweise, diskrete Unterstützung erhält Erdogans Regime aus Israel. Wie die Hürriyet Daily News am Mittwoch meldete, traf am Montag in Ankara der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, Tamir Pardo, so heißt der Typ, mit dem Vizechef des türkischen Geheimdienstes Hakan Fidan zusammen. Offizielle Themen der Unterredung waren die Lage in Syrien und im Iran. Ob auch die Proteste vor der eigenen Haustür die Herren bewegten, wurde nicht bekannt. Nun ist ja aber bekannt geworden, dass die Türkei Terrorattentate in Syrien organisiert hat. Der türkische Geheimdienst, Israelis stecken da wahrscheinlich auch mit hinter, die CIA natürlich auch. Und da kann man nur das Allerschlimmste befürchten. Armes türkisches Volk in Händen von einem klerikalen Biedermann, der den jungen Leuten natürlich auch das Bier trinken verbieten will. Küssen in der Öffentlichkeit soll unter Strafe gestellt werden. Und verschiedene andere herrliche Errungenschaften eines moderaten Islamismus mehr, die diese Leute sich da ausdenken. Und man kann vermuten, das wird nur der Anfang sein. Wenn die schon Küssen und Bier trinken verbieten und dagegen gibt es keinen Widerstand, dann werden die bald mit Peitschen durch die Straßen gehen und lackierten Fingernägeln, wenn Mädchen sich die Fingernägel lackieren, die erstmal mit Peitschenhieben von den Bürgersteigen vertreiben. Die Männer dürfen es aber auch nicht. Hm? Die Männer dürfen sich auch nicht die Fingernägel lackieren. Nee, aber der Typ, dieser Erdogan, der war ja, als er an die Macht kam, tatsächlich diesen, sagen wir, moderaten Islamisten zuzurechnen. Ne? Aber das hat sich dann geregelt, sagen wir mal. Ne? Das hat angefangen... Der hat das abgescheuert auf seinem Amtsstuhl. Mit der Universität da, wo die Studenten dann Kopftuch tragen müssen und so. Und es ist immer schlimmer geworden. Aber da, das ist ja kein Widerspruch, da jetzt, dass dann Israel ihn unterstützt. Also im Gegenteil, aus deren Sicht ist es nur logisch, weil die natürlich und die Amerikaner auch eine ungeheure Angst haben, dass das jetzt dort auch anfängt wie in Syrien. Ne? Und jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, hat der Obama ganz klar gesagt, wir werden ab jetzt die syrischen Rebellen unterstützen. Warum? Assad hat Giftgas, hat chemische Waffen eingesetzt, zwar in kleinem Umfang, aber damit hat er die rote Linie überschritten. Wir haben es ihm doch gesagt, er soll es nicht tun. Ja? Und jetzt hat das also laut US-Geheimdienst doch gemacht und die Beweise, also im Moment sagen sie, sie haben bei zwei Rebellen Gewebe- und Urinproben gemacht, die also ergeben, dass sie mit Giftgas in Kontakt gekommen sind. Jetzt fragt man sich natürlich, könnte es auch sein, dass die das Giftgas selber manipuliert haben. Ne? Aber das kann der US-Geheimdienst auch wieder ausschließen. Ganz klar nein, denn, was die alles wissen, ne? Assad kontrolliert weiterhin alle chemischen Waffen und hat Maßnahmen ergriffen, dass sie zum Beispiel nicht geraubt werden können. Ja? Also ich finde sehr interessant, dass diese Geschichte gerade jetzt bekannt wird, ja, wo zufälligerweise sich gerade in letzter Zeit das militärische Blatt wieder gewendet hat, dass eben Syrien jetzt große Gebiete, die Regierungstruppen zurückerobert hat, die Aufständischen besetzt hatten. Ne? Und also jetzt kurz davor sind sie wieder diese wichtige Stadt da Aleppo einzunehmen, ne? Und jetzt müssen die USA und Israel natürlich eingreifen und da passt es jetzt ganz gut rein, wenn gerade jetzt Assad die rote Linie überschritten hat. Die sind jetzt schon lange scharf darauf zu bombardieren. Die hatten sich ja überlegt, das geht wie in Libyen, eine Flugverbotszone und die überwachen wir. Und aus der Überwachung wird dann eine massive Bombardierung und aus der Bombardierung wird dann praktisch das Kaputtbombardieren von allem, was überhaupt zum Regime gehört. Truppen, Kasernen, Krankenhäuser, Depots, Munitionsdepots, ganze Stadtteile hat ja die NATO in Schutt und Asche gelegt in Tripolis, um eben das brutale Gaddafi-Regime auszuschalten. Und dasselbe hatte man sich in Syrien eigentlich erhofft, die Falken in unseren NATO Kriegsministerien, aber das hat nicht geklappt, weil Russland und China haben einfach Njet und Nein gesagt. Die haben gesagt, sowas lassen wir uns nicht mehr bieten. Danach kommt nämlich das Nächste und dann kommt das Nächste und irgendwann haben wir sie so eng vor der Haustür, dass sie uns irgendwelche Südprovinzen bombardieren, die angeblich sagen, wir wollen uns von China oder von Russland abspalten und da wird dann auch wieder in Reagenzgläschen irgendwas gefunden und so wird diese Maschine niemals zu stoppen sein. Die NATO-Maschine ist nach wie vor aggressiv auf Welteroberungen programmiert und so wird's weitergehen. Und innenpolitisch passt sie auch ganz gut ins Konzept den USA jetzt gerade nach dem Bekanntwerden von diesem Datenüberwachungsskandal. Ja, da zettelt man dann doch lieber im Ausland wieder mal ein bisschen was an, ein bisschen mehr Krieg, damit die Leute wieder auf andere Gedanken kommen. Und mit dem Giftgas ist auch so eine Sache. Diejenigen, die am meisten Giftgas im Ausland eingesetzt haben, waren die USA selber. Bei der Eroberung der irakischen Stadt Fallujah haben sie von Agent Orange über Senfgas und was alles eingesetzt. Die Opfer wurden mit Uranmunition bombardiert und alle möglichen geächteten und verbotenen Waffen. Und es gab vor ein paar Wochen auch einmal die Anklage der Chefanklägerin im Europäischen Gerichtshof, die Jugoslawien-Tribunalanklägerin zur Menschenrechtsverletzung, die gesagt hat, die Rebellen selber würden Giftgas einsetzen. Die Frau wurde abgezogen, von dieser Nachricht hat man dann nie mehr was gehört. Und man hat das natürlich dann als Falschnachricht groß rausposaunt, dass das falsch wäre, während die Frau Negroponte oder so ähnlich heißt die. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Die sehr eifrig, die Serben, die serbischen Kriegsverbrecher dingfest zu machen. Carla Negroponte oder Ponte. Ja, und von der hört man jetzt nichts mehr. Die ist zum Schweigen gebracht worden, wie auch immer. Und jetzt kommen die wieder mit Reagenzgläschen und irgendwelchen Geschichten. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei, noch eine Meldung von unseren Freunden vom Verfassungsschutz. Die sind ja immer so um die Demokratie besorgt. Islamistische Organisationen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Unterstützer gewonnen. Das geht aus dem Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, BFV, hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach stieg die Zahl der Mitglieder und Anhänger von Gruppierungen wie der türkischen Miliz Görüş oder der arabischen Hisbollah in Deutschland von 38.080, die haben also ganz genau gezählt, von 2011 auf 42.550. Am stärksten wuchs die Gruppe der Salafisten von 3.800 in 2011 auf 4.500. Drei salafistische Vereine ließ Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrichsen von der CSU im vergangenen Jahr verbieten. Beim Rechtsextremismus, kommen wir zu dem, hat der Verfassungsschutz unterschiedliche Tendenzen beobachtet. Die NPD, gegen die die Bundesländer ein Verbotsverfahren anstrengen wollen, ist im vergangenen Jahr auf 6.000 Mitglieder geschrumpft. Wie durch ein Wunder schrumpfen die, sobald der Verfassungsschutz die aufs Korn nimmt. Doch Nazi-Bands spielen in der Szene nach wie vor eine große Rolle. 2012 registrierte das Bundesamt für Verfassungsschutz 182 aktive rechtsextreme Musikgruppen, 4 mehr als im Jahr zuvor. Sie traten allerdings deutlich seltener vor Publikum auf, heißt es in dem Bericht. Kommen wir zum Thema Hauptstadt. Kommen wir zum Thema Fassadenschwindel. Letzte Woche hatten wir das tolle Lied Baut den Palast der Republik wieder auf von Pigor. Und es geht eigentlich um das Stadtschloss. Das soll nämlich wieder aufgebaut werden. Beim Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses kommen auf die Steuerzahler aber hohe Mehrkosten zu. Der Bund will die 80 Millionen Euro teure barocke Fassade aus eigenen Mitteln bezahlen, wenn sich nicht genügend Spender finden. Das geht aus internen Unterlagen des Bundesbauministeriums hervor. Ursprünglich hatte der Bundestag eine Zusage für den 590 Millionen Euro teuren Bau davon abhängig gemacht, dass die Fassaden ausschließlich privat bezahlt werden. Der Geschäftsführer der Stiftung Berliner Schloss, Humboldt-Forum, Manfred Rettig, teilte dem Haushaltsausschuss vorige Woche jedoch mit, dass erst lahme 10,4 Millionen Euro an Spenden eingegangen seien. Der Bund muss aber bereits jetzt Aufträge für die nächsten Jahre vergeben. Deswegen hat der Haushaltsausschuss das Bauministerium schon im Oktober 2012 ermächtigt, die Kosten für die barocke Fassade zu übernehmen. Wir zahlen also die Restaurierung der Hohenzollern-Architektur, der preußischen Architektur in Berlin mit aus Steuergeldern, obwohl es ein privates Projekt ist. Angesichts der geringen Spenden fordert die Grünen-Abgeordnete Bettine Herzlitius, die Arbeiten an der barocken Fassade zu stoppen. Geben wir einem neuen Gebäude auch eine neue Fassade, sagte die Bauexpertin. Es ist also immer wieder dasselbe. Es geht um die Restauration bzw. auch um die architektonische, sagen wir mal, Restauration einer vergangenen Glorie, eines vergangenen Glanzes, eines preußischen Glanzes. Dann noch eine Meldung der Linken. Die linke Partei fordert, bitte, bitte überwacht uns. 8 Bundestagsabgeordnete der Linken haben den Verfassungsschutz aufgefordert, sie zu beobachten. Die brauchen das gar nicht, das macht er sowieso, aber sie haben es als Propaganda-Aktion natürlich an die Öffentlichkeit getragen. In einem Brief an den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz teilen die Parlamentarier mit, sie seien vergangenen Freitag in die linken Arbeitsgemeinschaft Kuba Si eingetreten. Der Geheimdienst überwacht den Solidaritätsclub wegen Parteinahme für das kubanische Regime und betrachtet ihn als extremistischen Zusammenschluss innerhalb der Linkspartei. Dagegen wollen die Abgeordneten mit ihrem Eintritt in die Splittergruppe protestieren. Auch wir sagen Kuba Si, schreiben sie in ihrer Beitrittserklärung. Darunter sind Fraktionsvize Dietmar Bartsch, Schatzmeister Raju Sharma und Steffen Bockham, der für seine Partei im Bundestagskontrollgremium für die Geheimdienste sitzt. Ist auch lustig. Der sitzt also im Kontrollgremium für die Geheimdienste und wird selber von den Geheimdiensten bespitzelt. In dem Brief an das Bundesamt heißt es weiter: Es ist für uns absurd, dass die Hilfe für ein Volk, das unter jahrzehntelanger Blockade zu leiden hat, gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gerichtet sein soll. Verstehen das vielleicht alles nicht so richtig, warum das so ist. Wenn ich dich zum Beispiel fragen würde, sagst du Kuba si oder Kuba no? Die Frage ist doch schon ein bisschen schwachsinnig, ne? Weil wenn du Nein sagst, ist doch egal, du kannst genauso gut sie sagen, es wird genauso weitergehen. Die Insel versinkt nicht im Meer, egal was wir sagen. Ne? Richtig. Dann vielleicht zum Abschluss noch etwas von diesem unappetitlichen Thomas de Maizière, dieser sogenannte Verteidigungsminister, der eine halbe Milliarde in den Sand gesetzt hat und sich jetzt darauf beruft, dass er von nichts etwas gewusst hätte. Thomas de Maizière schien sich mit seinem Auftritt im Bundestag in dem Drohnenfiasko gerettet zu haben. Doch nun kommen Zweifel an seiner Darstellung auf. Nach 3 Wochen des Schweigens startete also de Maizière am vergangenen Mittwoch seinen Entlastungsangriff. Es begann mit einem Auftritt im Verteidigungsausschuss, dann trat er vor die Hauptstadtpresse, er sprach in einer Aktuellen Stunde des Bundestages, anschließend gab er noch Fernsehinterviews für ARD, ZDF und auch Sat.1. Was glaubst du wohl, Werner, hat er gesagt, warum ist diese halbe Milliarde in diesem umstrittenen Drohnenprojekt verschwunden? Auf Nimmerwiedersehen. Wer hat Schuld? Was glaubst du? Hat er gesagt, gut, es tut mir leid, ich als Minister bin verantwortlich. Nee, ich gebe also den Fehler das zu. Kann man schon mal ausschließen. Gut. Wer ist dann verantwortlich in so einem Falle? Die Umstände wahrscheinlich. Die Umstände und die Unterlinge. Die äußeren Umstände. Ja, nicht er sei schuld am Debakel mit dem Euro-Hawk, sondern seine Mitarbeiter, jawohl. Und er nennt direkt zwei Namen, er liefert direkt zwei aus. Allen voran die beiden Staatssekretäre, Stefan Bemelsmann und Rüdiger Wolf, jawohl, die ihm viel zu spät über die Probleme mit den Drohnen informiert hätten. So ein Mann ist das also, so ein aufrechter Mensch, der versteckt sich hinter seinen Mitarbeitern, will aber weiter an der Macht bleiben, er will überhaupt nicht zurücktreten. Und aus dem gleichen Grund haben sie auch die Unternehmer so schwer, ja, die können ja ihren Arbeitnehmern auch nicht vertrauen, ne? Wenn die Fehler machen, dann geht alles baden, das wissen wir doch. Genau. Gut, damit beenden wir den heutigen Katastrophenblock, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns ein bisschen zuzuhören. Sie haben ein paar Anregungen bekommen, in welche Richtung man in Zukunft auch denken könnte und sollte. Ja, da habe ich auch noch eine Idee. noch eine Nachricht aus Spanien bzw. Katalonien. Also die Verwaltung in Madrid, die hat es ja jetzt geschafft, Eurovegas an Land zu ziehen, dieses Spielcasino da, das dort aufgebaut werden soll, von diesem, wie hieß der noch, Ashton... Shelton Adelson. Shelton, ja. Also ein ganz verruchter Magnat, der Mafioso. Und die katalanische Landesregierung, die wollte eigentlich das Projekt auch haben, aber jetzt ist es in Madrid geblieben. Also was machen unsere hier, die als Gegen Gewicht, sagen wir mal, zu Euro Vegas, wollen die auch was vorzeigen, und jetzt wird also hier in Tarragona dann Barcelona World geschaffen, das gleiche in Grün, riesen Spielcasino, Anlagen, Hotels, geplant sollte es erstmal nur 4,6 Milliarden Euro kosten, das hochzuziehen, aber man weiß ja dann, das wird dann immer noch ein bisschen teurer, dann diese Geschichten, darf man dann rauchen da drin oder nicht, weil das ja verboten ist, in öffentlichen Räumen zu rauchen, also für Madrid ist schon klar, dass es dort aufgehoben wird, das Rauchverbot, und hier dann wahrscheinlich auch. Aber das ja sind nur so kleine Anekdoten am Rande. Was sie jetzt beschlossen haben, dass man dort dann spielen kann, auch auf Kredit. Du kannst also dort spielen, wenn du auch kein Geld hast, dann funktioniert diese Anlage so, dass die dir Kredit geben und dann kannst du weiterspielen. Ist doch fantastisch, ne? Du kannst also Haus und Hof verspielen da und die sagen dann, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir kümmern uns dann schon darum, ne? Großer Skandal ist natürlich auch die Steuerermäßigung, ne? Die Zocker zahlen, glaube ich, nur 7 oder 8% Steuern auf ihre Zockereien, ja, während ein Kulturschaffender mittlerweile 21% zahlen muss. Kinos, Theater, 21%. Also, Mehrwertsteuer, ja. Und die Zocker zahlen nur 8%. Das zeigt natürlich auch, welche Prioritäten diese Bunga-Bunga-Politiker setzen. Die betrachten natürlich leicht bekleidete Mädchen, Casino-Glamour und Bordellatmosphäre als das eigentliche Zentrum der Kultur, während eben Theater, Kino, Literatur für die so etwas sind, worauf sie gerne verzichten können. Also das gehört auch zu diesem Kontext in diesen Spielcasinos, sondern nicht mehr wie seither bei den Spielcasinos zwischen 20% und 55% Steuern gezahlt werden, sondern die müssen dann nur noch 10% zahlen. Ja. Und eine andere Sache, die sie jetzt auch dann einführen werden, auch Minderjährige dürfen da jetzt rein in diese Spielcasinos, allerdings immer in Begleitung von Erwachsenen, ne? Aber so werden die jungen Leute dann auch schon auf das Erwachsensein vorbereitet, ne? Und das wäre vielleicht noch eine Idee für unseren Erziehungsminister, für den Wert, für seine Reform da vom Schulwesen. Dann könnte doch jeder Klasse einmal im Jahr einen Klassenbesuch im Spielcasino machen. Und danach ins Bordell. Auf das reale Leben vorbereiten. Ja, aber unter Aufsicht eines Pfarrers ins Bordell. Ja, willkommen in einer schönen, neuen, kaputten Welt, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, es ist mittlerweile 23:30, gefühlte und auch tatsächliche 23:30. Wir haben nämlich wieder eine neue Studio-Uhr, die ist auch doppelt mit doppelten Nägeln an der Wand befestigt, die wird so schnell nicht mehr runterfallen. Es ist sehr warm schon hier im Zentrum von Barcelona, gefühlte 22 Grad, draußen wahrscheinlich schon 24, 25 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit wie immer. Samstag, 15. Juni 2013. Hallo. Themenwechsel. Sprechen wir ganz kurz nochmal über Fußball. Fußball ist ja nun ein ewiges Thema. Aus vielerlei Gründen. Einmal, weil eben Pep Guardiola demnächst die Bayern trainieren wird. Aus diesem Anlass ist auch schon ein Bestseller erschienen, der steht schon in Deutschland in der Bestsellerliste. Diese Woche auf Platz 10. Guillaume Balagué. Pep Guardiola heißt das Buch. Ganz einfach. Es ist erschienen im Bertelsmann Verlag, bei C. Bertelsmann. Kostet 19,99 Euro. Also nicht 20 Euro, sondern 19,99 Euro. Und liefert ein Porträt des spanischen Fußballstars, der künftig den FC Bayern München trainieren wird. Pep Guardiola. Aus diesem Anlass bringen wir erstmal ein Fußballlied. Hatten wir lange nicht im Niemandsland. Fußballlieder sind natürlich meistens prollig, doof und gegrölt. Aber es gibt auch sehr tolle und sensible Fußballlieder, die sehr schön klingen, sehr schön sind und auch etwas zeigen im Fußball, wo man sagen muss, ja, da ist Freundschaft, da ist so eine Art Heimat, die woanders nicht mehr existiert. Dieses Heimatgefühl, das viele Fußballfans haben, wenn sie mit ihren Freunden ins Stadion ziehen oder vielleicht sogar in eine Kneipe, wenn das Geld knapp ist, und gucken da ihre Mannschaft. Und dann gibt's natürlich immer das Problem, wenn die eigene Mannschaft gerade verliert, auf der Verliererstraße sind, dann geht man nicht so gerne. Dann sagt man auch, naja, Fußball ist nicht so wichtig und Fußball, ach, Fußball bringt's eigentlich gar nicht so. Bleiben wir mal jetzt erstmal eine Weile zu Hause und gucken uns dieses Gekicke und dieses jämmerliche Gekicke gar nicht mehr an. Das ist doch alles ganz schrecklich. Manchmal kommst du noch vorbei an diesem Klotz aus Beton. Dein Club hat wieder mal bloß an Erfahrung gewonnen. Kein Bock auf eine weitere verkorkste Saison. Und Fußball ist gar nicht so wichtig. Jetzt stehst du da allein vorm Stadion. Bist fest entschlossen, nicht mehr wiederzukommen. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Das Flutlicht geht an, nur für dich nicht. Ich hör sie alle schreien, mach das nochmal. Für unseren Verein, holt den Pokal. Mensch, mach das Ding jetzt rein. Wie ist egal. Doch Fußball ist gar nicht so wichtig. Mittlerweile denkst du nicht mehr allzu häufig daran. Weißt immer irgendwas mit deiner Zeit anzufangen. Dein Lieblingstrikot vergammelt hinten im Schrank. Und Fußball ist nicht mehr so wichtig. Wir standen heute auf einmal, alle Freunde, vor der Tür, alle Mann. Erst wolltest du nicht so recht, dann bist du doch mit mir gegangen. Und nun stehst du in der Kurve, wo alles begann. Und weißt wieder, hier bist du richtig. Und Fußball ist immer noch wichtig. Ich höre sie alle schreien, macht es nochmal für unseren Verein. Holt den Pokal, Mensch, macht das Ding jetzt rein. Mir ist egal. Und Fußball ist immer noch wichtig. So soll's für immer sein. Unser Schicksal kann regnen oder schneien. Mein alter Kumpel. Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube an dich, Fußball, Fußball. Dies ist nicht für RTL, ZDF und Premiere. Ist nicht für die Sponsoren oder die Funktionäre. Nicht für Medienmogule oder Milliardäre. Das hier ist für uns, für euch, für alle, für Fußball. Du wunderschöner Fußball. Wir glauben nicht an Zufall. Wir glauben an den Fußball. Es gibt ja zwei Arten von Fußballfans. Es gibt die Modefans, das sind Leute, die gehen zum Fußball, weil es irgendwie in ist und weil man sich da zeigen muss. Und es gibt die Leute, die unter Fußball etwas ganz anderes verstehen, nämlich ein Lebensgefühl, die selber auch Fußball spielen, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt Leute, die haben nie Fußball gespielt und sind Vereinspräsidenten irgendwo. Und es gibt Leute, die haben Fußball gespielt und spielen weiter, bis sie umfallen. Und sehen den Fußball aus einer ganz anderen Perspektive. Und, ja, wie ich gerade versucht habe anzudeuten, sehen darin so ein Stück Heimat oder ein Stück Welt, die man noch überschauen kann. Wie Hoeneß zum Beispiel, ne? Selber gespielt, dann Hoeneß war Spieler, ne? Ja. So lange, bis er umgefahren ist. Richtig. Uli Hoeneß, ein Fall für sich. Aber wir wollten weniger von Hoeneß sprechen, als nochmal kurz von Pep Guardiola. Wie gesagt, Bestseller in Deutschland, das Buch über seine Laufbahn als Spieler. Und die Frage war ja immer, wie ist das passiert? Wie ist Guardiola eigentlich zum FC Bayern gekommen? Und da gibt's eine ganz interessante Enthüllung. Nicht der FC Bayern ist an ihn herangetreten, sondern das war umgekehrt. Pep Guardiola ist an den FC Bayern herangetreten. Als historisches Datum gilt der 26. Juli 2011. Da sitzen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, jawohl, der gleiche Hoeneß, der Steuerbetrugs-Hoeneß im VIP-Restaurant, VIP-Restaurant der Allianz Arena, als ein Mann mit kahlem Kopf hereinkommt und an einem Tisch am Rande Platz nimmt. Er ist allein. Als sie erkennen, um wen es sich handelt, steht Rummenigge natürlich sofort auf und begrüßt Pep Guardiola. Kann ich kurz mit euch reden? Fragte Guardiola. Rummenigge winkt Hoeneß hinzu. Sie bestellen 3 Espressi. Plural von Espresso ist Espressi. Die Deutschen kennen sich da gut aus. Rummenigge und Hoeneß haben in diesem Moment keinen Schimmer, was Guardiola möchte. Aber natürlich wollen sie reden. Pep Guardiola ist für ein Sponsorenturnier, den Audi Cup, mit seinem FC Barcelona nach München gekommen. Und gerade hat seine Mannschaft das Halbfinale gegen Porto Alegre aus Brasilien gewonnen. In ein paar Minuten soll das zweite Halbfinale beginnen. Die Münchner treffen auf den AC Mailand. Im Gefalle der FC Bayern, sagt Guardiola, am Morgen habe er das Vereinsgelände an der Säbener Straße besichtigt, jetzt die Allianz Arena. Eure Philosophie ist interessant, sagt er. Achtung, dann kommt ein Satz, den Rummenigge und Hoeneß nicht erwartet hätten. Ich kann mir vorstellen, irgendwann hier zu trainieren. Das war eine klare Aussage von ihm, das sagt Rummenigge. Von ihm Guardiola. Er machte den ersten Schritt auf den FC Bayern zu, nicht umgekehrt. Wenn Rummenigge heute in einem Raum der Geschäftsstelle von diesem Tag erzählt, wirkt er noch immer verblüfft. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich mich damals getraut hätte, ihn zu fragen. Kannst du dir auch mal vorstellen, den FC Bayern zu trainieren? Guardiola ist zu diesem Zeitpunkt mehr, längst mehr als nur ein erfolgreicher Trainer. Längst mehr als jemand, den man nur deshalb verpflichtet, weil er Siege und Trophäen verspricht. Guardiola gilt als der Erfinder, der dem Spiel eine neue Dimension verpasst hat. Als einer, der dem Spiel eine neue Dimension verpasst hat. Sein FC Barcelona spielte effizienter, schneller, präziser und schöner als alle anderen Teams. Der Verein fand durch seinen jungen Trainer eine neue Identität. Sein Spiel wurde zu einer Marke, die sogar der Laie erkannte. Barca-Spiele sahen anders aus, eleganter. Ich kann mich noch erinnern, selbst junge Leute, die sich nie für Fußball interessierten, wurden durch den FC Barca praktisch angefixt. Das ist ja oft so, das sind WMs oder große Europapokalnächte, wo dann auch junge Leute und auch nicht Fußballinteressierte, natürlich auch viele Frauen, die sich normalerweise nicht für Fußball interessieren, einfach sich begeistern und dann auch sehen, was die Leute sehen. Fußball kann auch sehr schön und elegant sein. Und heute sind sie süchtig, genau wie ich auch. Nur hat es bei mir schon früher angefangen, dass ich Barca verfallen bin. Da können mich dann so Kleinigkeiten, wenn man jetzt liest, dass Messi 4 Millionen auch Steuerhinterziehung gemacht hat, das kann mich dann nicht mehr anfechten. Ne? Das gehört einfach mit dazu. Messi oder? Soll die 4 Millionen behalten. Ich würde sogar eine Demo organisieren. Lass dem Messi die 4 Millionen, solange Barcenas und die Politiker ihre nicht rausrücken. Im Moment sieht es aber nicht so aus. Ne? Also was jetzt gesagt wird, er kann den Knast vermeiden, wenn er 24 Millionen Buße zahlt. Ne? Also, naja, genug hat er ja. Das ob er so viel zusammenkratzt, weil die hat er locker. Die Christine da, unsere Prinzessin, die Ehefrau von Urdangarin, die musste ja auch ihre Häuser und sowas verkaufen vor ein paar Jahren, nachdem sie zwar nicht verknackt wurden, aber nachdem sie ihren Palast da oben in Pedralbes gekauft haben, da war dann Geld knapp und dann hat sie viele Sachen verkauft, Anwesen auf dem Land, in allen möglichen Regionen ich meine, das ist doch ihr gutes Recht, ne? Das könnten wir auch machen, unsere Ländereien verkaufen, wenn wir wollten. Das Überraschende wenn wir hätten ist, auch. Wenn wir wollten, das Überraschende wir ist nur, dass das Königshaus, La Casa Real, dass die das abstreiten, ne? Die hätte das nicht gemacht. Also da werden wir auch sehen, was da jetzt noch dahinter steckt. Ja, das Finanzamt will ja selber nichts machen gegen die Infantin. Das Finanzamt selber will gar nicht klagen. Da ist wieder so ein lästiger Richter, der sich da reinklemmt und dieses arme Mädchen bedrängt, in ihrer ganzen Unschuld praktisch bedrängt und versucht, auf Kosten dieser armen Infantin auch sein Geltungsbedürfnis auszuleben. Jedenfalls nach diesen ganzen Nachrichten, die wir jetzt vorgestellt haben, Skandalen, Katastrophen und so weiter, habe ich mich dann gefragt, gibt es denn nichts Schönes mehr auf der Welt? Und dann gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mir mal die Bunte hergenommen, die Bunte Illustrierte, und da gibt's doch noch gute, schöne Sachen. Da schreibt zum Beispiel jemand einen Leserbrief, nachdem die Bunte Georg Genswein interviewt hatte. Das ist so ein Intimus von Ratzinger gewesen. Und dann schreibt der in seinem Leserbrief, das Interview mit Erzbischof Genswein hat mir gut gefallen. Es zeigt doch die menschliche Seite derer, die in der Kirche höchste Verantwortung tragen. Es vermittelt auch die Einfachheit und Bescheidenheit dieser Männer und wie sie fern der Heimat doch an ihrer Heimat hängen. Bunte danke ich für diese Information, gerade in einer Zeit, in der vielfach nur Negatives gesucht wird. Der Verfasser dieses Leserbriefes ist Professor Dr. Klaus Hipp, Unternehmer aus Pfaffenhofen. Hip-Hop, kann man da nur sagen. Toll. Ja, das sind, sagen wir mal, Nachrichten, die wirklich auch das Herz treffen, die das Gemüt bewegen, und das soll ja auch mal ab und zu gesagt sein. Die Bunte, die stellt dann auch so wichtige Fragen, wie beeinflusst der Mond ihr Leben, ja? Und dann fragt sie bekannte Leute danach, zum Beispiel Verona Pott, 44, Moderatorin, und die sagt dann, beim Vollmond neige ich zum Schlafwandeln. Das letzte Mal habe ich mich im Pyjama auf die Harley gesetzt, die bei uns im Wohnzimmer als Deko steht, wie mir meine Familie am nächsten Tag erzählte. Oder ein Schlagersänger, Semino Rossi, sagt, im Winter den Vollmond leuchten zu sehen, das finde ich außerordentlich inspirierend. Wenn ich an so einem Tag einen Friseurbesuch mache, sagt man mir, das ist ein guter Tag zum Haare schneiden. Oder eine Schauspielerin, Eva Habermann, 36 Jahre. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass unser Familienhund Topsy immer kurz vor Vollmond unruhig wird und den Mund anheult. Da muss ich dann noch öfter mit ihm Gassi gehen. Auch die Araberstute, an der ich eine Reitbeteiligung hatte, war eine Woche vor Vollmond immer besonders temperamentvoll und schreckhaft. Oder eine andere Autorin, Michaela Merten, 48 Jahre alt. Wenn ich Holz für unseren Schwedenofen kaufe, bestelle ich nur nach Mondphasen geschlagenes Holz, weil es härter ist. Also man sieht doch, die Leute haben auch noch ernsthafte Probleme. Da geht's uns doch noch ganz Gold insgesamt. Werner, ich möchte dir hier im Niemandsland offiziell jetzt eine kleine Sektion einrichten. Die würde ich so ganz spontan nennen, Menschen sagen Menschliches. Die könntest du ja jeden Samstag ein paar Minuten auch führen und unter deiner Direktion die dann auch immer weiter vertiefen und verfeinern. Niemandsland 91.4 FM. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Ja, die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Vielleicht noch ein paar kulturelle bzw. sportliche Geschichten. Das Ganze bei Yes ist ja voll mit Motorradfreaks. Gestern Abend auf dem Weg zum Bahnhof war Granollers schon voller Motorräder. Auch Leute aus Deutschland, da sah ich eine Gruppe von deutschen Motorradfans, die fuhren mit einer US-Südstaatenfahne flatternd über die Hauptstraße von Granollers. Da habe ich mir gedacht, wow, da ist ja das große Motorradrennen auf dem Circuit Montmeló. Dann gibt's einiges. Kraftwerk hat ja gestern Abend gespielt hier im Rahmen des Sona Festivals und heute geht's weiter. Barcelona ist also ein Musikparadies, im Moment auch für Leute, die sich für elektronische Musik interessieren. Pet Shop Boys und allerlei andere Größen sind angesagt, das heißt für Musikfans natürlich ganz groß, ganz große Klasse. Dann hatten wir letzte Woche schon ein paar Mal auch angekündigt, bis heute noch, das Festival des jüdischen Films. Das Festival des jüdischen Films hatte also letzte Woche eröffnet mit der spanischen Premiere des neuen Films der deutschen Regisseurin Margarete von Trotta. Ich weiß nicht, ob du da warst zur Pressekonferenz im Goethe-Institut. Nee, war ich nicht, aber es soll rammelvoll gewesen sein. Ne? Ich habe gehört von Leuten, die da waren, es soll sehr interessant gewesen sein. Die hatte also diesen Film präsentiert. Danach gab es auch die deutsch-israelische Koproduktion Die Wohnung, ein Dokumentarfilm von Arnon Goldfinger. Und wie gesagt, das Filmfestival des jüdischen Films schließt heute. Ja, also heute Abend ist der letzte Film und zwar um 22 Uhr. Und das ist der Film Hotel Lux von Leander Hausmann. Das Argument, also in 30er Jahren ein Kabarettist und sein Freund, Schauspieler, Jude, die machen eine Show über Hitler und Stalin, also Anfang der 30er Jahre. Und dann später schließt sich der eine dem Widerstand an gegen die Nazis und der andere will eigentlich nach Hollywood fliehen, aber dann landet er in Moskau im Hotel Lux. Das war damals so das Gästehaus für kommunistische Funktionäre aus der ganzen Welt. Und dort hält man ihn für den persönlichen Astrologen von Adolf Hitler und man will ihn überzeugen, jetzt die Rolle des Astrologen auch für Stalin zu übernehmen. Also heute Abend 22 Uhr und zwar umsonst und draußen. Der Film wird gezeigt auf der Plaza San Felipe Neri, also ist gleich hier hinter der Generalitat, da neben der Kathedrale, gratis und open air. Wahrscheinlich empfiehlt es sich rechtzeitig hinzugehen, weil es da bestimmt auch sehr, sehr voll wird. Ja, ja, der Raum ist da sehr begrenzt, schöne Terrasse gibt's da auch, einen tollen Brunnen und da ist auch eine Schule, soweit ich weiß. Und an der Plaza Felipe Neri sind immer noch die Einschusslöcher in den Häuserwänden zu sehen von den im spanischen Bürgerkrieg von den Faschisten füsilierten beziehungsweise auch von den Straßenkämpfen in Barcelona. Ein Sommerlied. Abhängen am Strand. Allen Leuten gewidmet, die jetzt schon am Strand hängen und sich's da gut gehen lassen. So kann es bleiben. Gammeln auf dem Strand, Bottle in der Hand, Sonne auf dem Bauch, so kann es bleiben. Zum Sonnenstich vermeiden, musst du dein Dötz bekleiden. Hast du sowieso einen Stich, dann kannst du es lassen bleiben. Bist du am Ertrinken, hilft dir auch kein Winken. Der ganze Strand winkt dir zurück, ey, das wird mir stinken. Gammeln auf dem Strand, Buddel in der Hand, Sonne auf dem Bauch, so kann es bleiben. Gammeln auf dem Strand. So kann es bleiben. Yeah. Ohne Badehose hängt das alles lose. Brauchst du dringend Lendenschutz, dann tu das auch ne Dose. Hast du Freiluftfimmel und liegst nackt unterm Himmel, kriegst du schnell einen Sonnenbrand auf dem Bein und auf dem Bauch. Da ist mir ein Räuspern ins Mikro gerutscht. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, das ist die Band Werner, das muss kesseln. Der Soundtrack zum Film. Zum Schluss unserer Sendung noch ein paar Worte von Herrn Juan Moreno. Das ist ein Journalist, der in Deutschland lebt und der wurde gebeten, eine Rede zu halten zum Dorffest irgendwo in Südspanien. Und da sagt er, Sie würden mich aus dem Dorf prügeln, wenn ich wagen sollte, alles auszusprechen, was ich denke. Ich müsste gestehen, dass mich Spanien fertig macht. Ich müsste beichten, dass ich überlege, endlich Deutscher zu werden und den spanischen Pass zurückzugeben. Wo soll ich anfangen, Amigos? Dass sich 200 spanische Politiker wegen Korruption verantworten müssen? Dass ich nicht fassen kann, dass der größte Dopingskandal der spanischen Geschichte mit einer Bewährungsstrafe enden soll? Dass die Richterin in diesem Prozess die Vernichtung der Blutproben anordnete, um die Persönlichkeitsrechte der Doper zu schützen? Was werden Sie im Dorf sagen, wenn ich ehrlich über die sogenannte Schönheit unserer Heimat spreche, die spanische Küste? Wie kann man da ernsthaft Urlaub machen in diesem von Bauspekulation ruiniertem Streifen, den meine Regierung auf welche Weise retten will? Sie beschließt ein Küstenschutzgesetz, das 24.000 illegale Strandhäuser vor dem Abriss schützt. Sie versucht, die Bautätigkeit anzukurbeln und stellt jedem Ausländer, der 160.000 Euro für eine Immobilie ausgibt, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Aussicht. Im spanischen Fernsehen schlagen Experten den Millionen Arbeitslosen vor, zu beten. Eine Staatssekretärin erklärte, die jungen Menschen würden Spanien verlassen, weil sie abenteuerlustig seien. Interessant. Die ziehen von Madrid nach Delmenhorst, weil sie es dort mal so richtig krachen lassen wollen. Spanien hat die Politiker, die es verdient. Herr Juan Moreno, das war ein kleiner Auszug aus dem Artikel Amigos, Home Story im Spiegel von dieser Woche. Wir sagen Tschüss, Werner. Adeo. Also wahrscheinlich wird dem, wenn er in Deutschland ist, dann die Geschichte auch noch die Dialektik einbläuen. Recht hat er ja, muss man sagen. Gut, also tschüss, bis nächste Woche. Da ist ja San Juan Sonnenwendfeier. Vollmond wird auch wieder sein. Und dann, liebe Hörer und Hörerinnen, aufgepasst, da kann eure Araberstute wieder schreckhaft werden und vielleicht fängt sie dann an auszuschlagen. Ja, und wer Holz braucht für seinen Kamin, der soll das beim Vollmond schlagen. Da ist es härter und knistert im Kamin besser. Ja, tschüss, alles Gute, Werner, mach's gut, tolles Wochenende wünsche ich dir und auch allen Hörerinnen und Hörern daheim, an den UKW-Empfängern in den Stuben wünsche ich ein tolles Wochenende, obwohl man sagen muss, dass es hier im Zentrum schon sehr heiß ist und voller Terroristen, Touristen. Jo, agur, deo. The minute I think my